Kapitel 26. Anhang: Territoriale Gliederung von Roter Armee und NKWD-Grenztruppen. Auf dem Territorium der Sowjetunion gab es gleichzeitig zwei voneinander unabhängige militärische Strukturen, die der Roten Armee und die des NKWD. An der Spitze der Roten Armee stand der Volkskommissar für Verteidigung. Das gesamte Staatsterritorium war in 16 Militärbezirke und eine Front, die Fernostfront, unterteilt. Dabei handelt es sich um riesige territoriale Einheiten. So umfasste zum Beispiel der Militärbezirk Sibirien eine größere Fläche als alle europäischen Staaten zusammengenommen. An der Spitze der Militärbezirke Stendin, jeweils abhängig von ihrer militärischen Bedeutung, Befehlshaber vom Generalleutnant, damals ein Drei-Sterne-General, aufwärts bis zum Armeegeneral, damals ein Fünf-Sterne-General. Die Militärbezirke waren unmittelbar dem Volkskommissar für Verteidigung unterstellt. 8 Militärbezirke grenzten an Nachbarstaaten und wurden deshalb Grenzmilitärbezirke genannt: Militärbezirk Leningrad, Militärbezirk Baltikum, Militärbezirk West, Militärbezirk Kiew, Militärbezirk Odessa, Militärbezirk Transkaukasien, Militärbezirk Türkistan, Militärbezirk Transbekalien. Die drei stärksten unter ihnen führten die offizielle Bezeichnung Sondermilitärbezirk. Die 8 anderen Militärbezirke grenzten nicht an ausländische Staaten und wurden deshalb innere Militärbezirke genannt: Militärbezirk Moskau, Militärbezirk Orjol, Militärbezirk Karko, Militärbezirk Archangelsk, Militärbezirk Nordkaukasus, Militärbezirk Wolga, Militärbezirk Ural, Militärbezirk Sibirien. Die UN-Unterscheidung von Grenzbezirken und inneren Bezirken hat keinen offiziellen Charakter. Die offizielle Bezeichnung lautet: Sondermilitärbezirk Kiew, Militärbezirk Moskau, Militärbezirk Odessa. An der Spitze des NKWD stand der Volkskommissar für innere Angelegenheiten. Ihm standen die Grenztruppen, die inneren Trupp 331 PEN, die Konvoitruppen sowie die Bewachungstruppen zur Verfügung. Die NKWD-Truppen hatten ihre eigene Struktur, zu der auch die Grenzbezirke zählten. Das ist ihre offizielle Bezeichnung. Seit Lenins Zeiten bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gab es 6 Grenzbezirke. 1939 wurde ihre Anzahl auf 18 erhöht. Während die Militärbezirke der Roten Armee das gesamte Territorium der Sowjetunion erfassten, erstreckten sich die NKWD-Grenzbezirke von der Grenze aus nur mehrere Dutzend Kilometer in die Tiefe des eigenen Staatsgebietes. Diese Bezirke waren sowohl in territorialer Hinsicht als auch in Bezug auf die zahlenmäßige Stärke der Truppen wesentlich kleiner als die Militärbezirke. An der Spitze der Grenzbezirke standen in der Regel Generalmajore des NKWD, damals 2-Sterne-Generale. Die Grenzbezirke des NKWD lagen auf demselben Territorium wie die Militärbezirke. In den Westregionen des Landes sah das folgendermaßen aus: Der Murmanskier, der Karelofinische und der Leningrader Grenzbezirk befanden sich auf dem Gebiet des Militärbezirks Leningrad. Der baltische Grenzbezirk befand sich auf dem Gebiet des Sondermilitärbezirks Baltikum. Der belorussische Grenzbezirk befand sich auf dem Gebiet des Sondermilitärbezirks West. Der ukrainische Grenzbezirk befand sich auf dem Gebiet des Sondermilitärbezirks Kiew. Der moldawische und der Schwarzmeer-Grenzbezirk befanden sich auf dem Gebiet des Militärbezirks Odessa. Das Funktionieren dieser zweierlei Strukturen im gleichen Raum ist etwa dem Wirken von Kirchen verschiedener Konfessionen auf ein und demselben Territorium vergleichbar, deren administrative Grenzen ebenfalls nicht übereinstimmen müssen. In Friedenszeiten standen die NKWD-Truppen vor den Truppen der Roten Armee und bewachten die Grenzen. Ergaben sich Komplikationen, hatte die Rote Armee die Grenztruppen zu unterstützen. Im Krieg zogen sich die Grenztruppen hinter die 332 Truppen der Roten Armee zurück und bildeten eine Barriere, gewissermaßen eine zweite Front. Im Rücken der kämpfenden Verbände der Roten Armee hatten die NKWD-Truppen folgende Aufgaben zu erfüllen: Bewachung besonders wichtiger Objekte einschließlich wichtiger Stäbe, Nachrichtenzentralen, Brücken und so weiter, Festhalten fliehender Militärangehöriger mit Waffengewalt. Das beim Verfassungsgericht vorgelegte Dokument ist so ein Nachweis der von den NKWD-Truppen in den ersten 4 Kriegsmonaten auf diesem Gebiet geleisteten Arbeit: Säuberung des Raumes von unerwünschten Elementen bei Angriffs. Operationen: Begleitung von Gefangenentransporten, Bewachung der Gefangenenlager. Bei jeder beliebigen Operation terrorisierten die NKWD-Truppen die Rote Armee und waren permanent mit ihrer Säuberung befasst. Grundsätzlich existierten auch während des Krieges auf ein und demselben Territorium zweierlei militärische Strukturen: die Armeeverbände und in ihrem Rücken die Verbände des NKWD. Ende.